Worin bestand die Strafe für die Sünde Adams und Evas? Das betrifft eben dann auch uns durch die Erbsünde, durch die Auswirkungen dieser Sünde. Adam und Eva verloren die Gnade Gottes und das Recht auf den Himmel. Sie wurden aus dem irdischen Paradies vertrieben, viele Mühsalen der Seele und des Leibes unterworfen und zum Tode verurteilt. Ja, sie haben die Gnade Gottes verloren, den Stand der ursprünglichen Gerechtigkeit und Unschuld, damit auch das Recht auf den Himmel. Jeder, der nicht die Gnade Gottes besitzt, auch das kleine Kind, das geboren wird im Zustand der Erbsünde, ohne die Gnade Gottes, hat keinen Zugang zum Himmel, kein Recht auf den Himmel. Sie wurden aus dem irdischen Paradies vertrieben, vielen Mühsalen des Leibes und der Seele unterworfen. Ja, das ganze übernatürliche, außernatürliche Ausstattung sind verloren gegangen. Die Leichtigkeit des Wissens, des Erkennens, die Freiheit von Schmerz und Elend, ist alles futsch, alles dahin. Und sie wurden sogar zum Tode verurteilt, die außernatürliche Gabe der Unsterblichkeit ist ihnen genommen worden, so wie der liebe Gott es eben angedroht hatte. Wenn ihr von dieser Frucht esst, von den Früchten dieses einen Baumes, werdet ihr gewiss sterben. Liebe Gott hat sie ja nicht gleich sterben lassen, aber sterben haben sie das zu müssen. Nach einer langen Zeit, vielen Jahrhunderten der Buße.